SWR 2 Wissen. Aus der Reihe Webmythen bringen wir jetzt die Sendung Die große Ernüchterung, eine Kritik des Internets, wie es sich heute darstellt. Marilyn Monroe und Maria Callas wurden schon zu Lebzeiten zu einem Mythos. Im Mediengeschäft ist man mit der Vergabe des Ehrentitels Mythos großzügig. Er ist wie ein Signal, das sagen will, Achtung, hier kommt etwas Besonderes, Übermenschliches und Urgewaltiges. Auch dem Internet hat man die Qualität des Mythischen angehängt, was damit zu tun hat, dass mit seiner Erschaffung große Hoffnungen verbunden waren. Die sogenannten Netzpropheten aus dem sonnigen Kalifornien verknüpften mit dem Cyberspace die Hoffnung auf den Anbruch einer neuen Welt und eines neuen Zeitalters. Mittlerweile ist das Medium Internet für viele so selbstverständlich geworden wie früher das Radio oder das Telefon. In der Umgangssprache hat das Wort vom Mythos Internet mitunter eine andere Färbung bekommen. Sie heißt Märchen, Bluff, Beschiss. Das Wort von der großen Lüge macht nicht zuletzt bei denen die Runde, die als Börsenspekulanten oder flotte Start-up-Unternehmer auf den Internetboom setzten und sich paradiesischen Reichtum ohne Arbeit versprachen. Die Spekulationsblasen sind geplatzt und die Verführten auf den Boden der irdischen Realität zurückgekehrt. Doch dies allein vermag nicht zu erklären, weshalb der Glaube an das Netz einer harten Probe unterzogen wird. Der Zweifel muss etwas mit der Natur des Netzes selbst zu tun haben. Professor Hans-Ulrich Reck von der Kunsthochschule für Medien in Köln. Also der Begriff, der Mythos des Netzes, ja, das ist wahrscheinlich noch der ältere als der des Mythos der Wissensgesellschaft, hat ja zwei Seiten und die laufen auch chronologisch so ab, dass erst die erste Bedeutung eigentlich im Vordergrund steht und dann eine zweite dazukommt, wobei die zweite dann negativer ist. Also Mythos Netz hieß mal im alten Sinne des Mythischen, also einer allgemeinen kollektiven Kraft, dass sich eine positive Realisierung dieser Telekommunikation auch in einem demokratischen Sinne für alle Weltbürger einstellen soll. Und wenn das möglich geworden wäre, dann wäre Mythos, also dieses allgemein Bewegende einer urheberlosen oder auch ursprungslosen Kraft, durchaus positiv verstanden gewesen. Nun kennen wir den Ausdruck des Mythos ja auch in einem kritischen Sinne, vielleicht so, wie ursprünglich Roland Barthes die Mythen des Alltags entziffert hat in einer kritischen Lektüre, wo man zwar diese bewegende Kraft noch behauptet sieht, aber eben doch nur als eine indirekte Behauptung, so dass wenn man heute vom Mythos der Wissensgesellschaft spricht, man zwar immer noch eine Seite hat derjenigen, die glauben daran, dass sich das in die Richtung bewegt, aber die anderen meinen damit auch schon etwas im Sinne des Nicht-Einlösbaren, also eines falschen Versprechens oder vielleicht sogar eines zunehmend, wenn man das weiß, dass dieses Versprechen nicht einlösbar ist, einer ideologischen Position oder möglicherweise sogar einer Lüge, ja, dass dieser Mythos zu einer Lüge wird, wenn man unter Wissensgesellschaft versteht, die Möglichkeit einer universalen Selbstbildung jedes Einzelnen oder die Durchsetzung von Weltdeutungen oder Informiertheiten aus verschiedensten Perspektiven. Mittlerweile entwickeln sich erste Ansätze einer Geschichte des Internet. In der Vergangenheit hat man das Netz immer wieder mit Städten oder Galaxien verglichen. Die Raumvorstellungen der Netzpropheten bilden den Dreh- und Angelpunkt, den Schlüssel, mit dem man heute die Ideologie des Netzes zu entziffern versucht. Seine Propheten, jung, sektenhaft und elitär, entstammen dem urbanen Milieu der amerikanischen Westküste, in dem sich, wie in Los Angeles, der amerikanische Traum in einen sozialen und ökologischen Moloch verkehrt hat. Auf diesem Boden gedieh der Wunsch abzuhauen und etwas Neues anzufangen. Nur wohin, wenn alles schon entdeckt und kolonialisiert ist? Die virtuelle Welt des Netzes bot einen willkommenen Ausweg. Der Cyberspace ist der moderne Versuch, die alte Geschichte von Pilgervätern und Pionieren fortzuschreiben. Der Münchner Medienphilosoph Florian Rötzer. Die Metapher der Kolonialisierung ist natürlich in den USA besonders prägnant, weil das gesamte Land ja kolonialisiert worden ist und sozusagen von dieser Zeit her lebt und auch darüber die ganze Pionier-Ideologie eigentlich immer noch vorhanden ist. Also der amerikanische Traum ist ein Traum des Erschließens neuer Welten. Es gab keine juristischen Regelungen für den Cyberspace beispielsweise. Jeder konnte letztlich machen, was er dort wollte. Und das hat eigentlich so etwas auch wie diesen Goldgräberstimmung mit ausgemacht, die dann in den Internetboom eingeführt hat, weil es erschien so, als würde man eine ganz gigantische neue Welt dort haben, die unermessliche Gewinne verspricht und wo jeder praktisch seinen eigenen Laden, seine eigene Hütte irgendwo hinstellen kann. Und man, im Augenblick sieht man ja, dass diese Dörfer, die dort angelegt worden sind, auch wieder verlassen werden. Und die vielen Ghost Sites, die es im Internet gibt, sprechen davon. Das Internet verbindet sich aber natürlich auch, das ist auch eine Sache, die stark von den Amerikanern gefärbt ist, mit der Weltraumerschließung, geht dort auch Hand in Hand. Es wird ja im Augenblick auch versucht, ein interplanetares Internet herzustellen, denn die Vorstellung ist ja letztlich, dass wir überall, wo wir sind, sozusagen eingebettet sind in das Internet und sozusagen dauerintegriert sind in den Cyberspace, ob das jetzt im Flugzeug ist, im Auto oder auf einer Weltraumfähre oder möglicherweise auch an einer Raumstation, die nun irgendwo auf dem Mond oder Mars oder weiß Gott wo sich befinden mag. Also da kommen dann eigentlich auch wieder die ganzen Erwartungen hoch, die eigentlich so etwas wie das, denke ich mir, doch stark diesen amerikanischen Traum ausmachen, wie man einen neuen Raum erschließt und dass eigentlich das Ausgreifen neuer Räume das ist, was soziale Probleme löst. Denn das ist eigentlich immer auffällig, dass das Eindringen in neue Räume und die noch unbesetzt sind, es erlaubt, praktisch eine neue Gesellschaft aufzubauen, die dann die Probleme der alten Gesellschaft kurzerhand einfach auflöst. Und das, denke ich mal, findet man immer wieder in solchen Träumen, würde ich fast sagen, einer Neuerschließung, die dann sicher sehr bald immer darauf stoßen werden, dass die alten Probleme da mitgeschleppt werden und natürlich die Kolonialisierung oder die Einwandern in die neuen Räume, ob es jetzt in irgendwelchen Raumstationen sind oder im Cyberspace, keineswegs die alten Probleme löst, sondern sich höchstens auf eine neue Ebene stellt. Das Bild der Internetwelt ist vollgestopft mit religiösen Metaphern und der Sehnsucht nach Erlösung. In der Medienwissenschaft gilt es mittlerweile als Gemeinplatz, dass die Medien das Geschäft der Priester und Theologen weiterführen. Theologen und Medien haben es beide mit Zauber und Verwandlung zu tun, mit der Vermittlung zwischen einer sichtbaren und einer unsichtbaren Welt. Beides funktioniert nur, wenn man daran glaubt. Wenn heute Kultur- und Medienwissenschaftler nach einer Medientheologie rufen, heißt das nur so viel, dass die modernen Medien, wie das Internet, mehr sind als neutrale und zweckrationale Hilfsmittel zur Mehrung des Wohlstandes. Fehlt ihnen die Beglaubigung, so wie der Priester beglaubigt, dass die Oblate der wirkliche Leib des Herrn sei, dann werden sie verdächtig und das alte Wort vom Priester Trug macht die Runde. Das Bild des Menschen, der die neue Cyberwelt bevölkern soll, verstärkt diesen Eindruck. Wie in allen amerikanischen Träumen propagierten auch die Cyberpropheten die Formel, dass jedermann seinen eigenen Weg zum Heil und zum Glück suchen und auch finden kann. Gesetze, Gemeinwesen und Gewerkschaften waren ihnen ein Graus. Aber was im Einzelfall funktionieren mag, erklärt nicht, wie aus isolierten Netzbenutzern, Egoismus und Konkurrenz eine neue Welt des Wohlstands und der Solidarität entstehen soll. Wie beim Lotto bleiben ein paar wenige Gewinner zurück und viele Verlierer. Die Menschen wollten und dachten, sie könnten dort eben wieder selber ein neues Leben aufbauen. Und dazu gehörte eben auch der Wirtschaftsliberalismus, wo man gedacht hatte, dass in einer gewissen Naivität natürlich von denjenigen, die jetzt überhaupt sich ein besseres Leben vorgestellt haben, dass dann natürlich diese Ungleichheit, die ökonomische Ungleichheit dort auch nicht so durchschlagen kann, wenn jeder sozusagen von Grund auf die Chancengleichheit hat, etwas aufbauen zu können. Das hat sich natürlich auch wieder als Mythos erwiesen. Aber es gab natürlich durchaus so Erfolgsgeschichten von auch Start-up-Unternehmen, die genau das natürlich gezeigt haben, dass auch einzelne kleine Unternehmen plötzlich praktisch konkurrieren können mit Weltunternehmen. Ich meine, auch Microsoft ist ja so ein Beispiel dieser Erfolgsgeschichte oder Apple natürlich jetzt eher schon am Absinken, wie solche Möglichkeiten vorhanden sind. Und ich glaube, das hat auch sehr stark diesen Wirtschaftsliberalismus geprägt, also diese Durchlässigkeit, die ja in dem Bild vom Tellerwäscher zum Millionär in den USA eigentlich schon so eingebürgert ist. Neue Medien hatten zu allen Zeiten die Angewohnheit, alte in sich aufzunehmen, obwohl die neuen Medien stets das Gegenteil behaupten. Das ihnen innewohnende religiöse Sendungsbewusstsein verbietet ihnen, andere Medien neben sich zu haben. Insofern reden sie viel lieber davon, alte Medien aufzuheben oder abzulösen. Das war auch im Falle des Internets so, dessen Oberpriester beanspruchten, mit dem Bildschirm, dem Terror der Schrift, ein Ende zu bereiten. Tatsächlich hatte die Erfindung des Mediums Schrift in den Hochkulturen etwas mit dem Willen zur Sicherung von Herrscherrecht und Gewalt zu tun. Dennoch schafft das Bild vom Medienwechsel Verwirrung. Es unterstellt, damit sei die absolute Chancengleichheit über das ganze Menschengeschlecht ausgegossen worden. Faktisch bleibt der Zugang zu den großen Wissens- und Informationsmaschinen einer kleinen Elite vorbehalten. Das Internet ist an ganzen Kontinenten wie Afrika bislang vorübergegangen. AOL, der weltgrößte Provider, hat nicht einmal 30 Millionen Kunden. Bei einer Erdbevölkerung von 6 Milliarden Menschen ist das nicht gerade viel. Und nach wie vor bedarf das Netz der Beherrschung der Schrift. Der Medientheoretiker Hans-Ulrich Reck. Das Netz ist sicher ein Medium, in das strukturelle Gewalt eingeschrieben ist. Zum Beispiel dadurch, dass es ja keineswegs universal verfügbar ist. Also da müsste man dann Medienökonomen und auch Mediengeografen fragen, welcher Teil der Menschheit Zugriff hat und welcher nicht. Also das ist schon mal eine erste entscheidende Weichenstellung. Und wer sich das leisten kann, auch ökonomisch, und wer nicht und wer dafür die notwendigen Voraussetzungen hat, denn es läuft ja über Schriftkenntnisse zum Beispiel, also auch der Terror der Schrift, den Sie erwähnen, ist ja im Netz durchaus eingeschrieben. Und es wird auch meiner Meinung nach sehr schwierig sein, das Netz als ein Bildmedium zu verstehen. Also das, was beim Film möglich war, dass der Film als industrielle Bewegtbildtechnik die oralen Kulturen auf einem ganz anderen Niveau fortsetzt, was eine Geschichte des afrikanischen Films beispielsweise ist, das wird im Netz sehr schwierig sein. Aber im Grunde ist das Netz ja auch so etwas wie ein Ensemble von Maschinen, die weitere Maschinenprozesse steuern für Signalübertragungen. Das heißt, die Schrift, die natürlich sehr simpel gerechnet werden kann, ist eigentlich das Adäquate. Und insofern müsste man sagen, dass der Terror der Schrift, also internalisiert als Fähigkeit, sich in diesem Universum auszudrücken, schon die Voraussetzung ist. Vor exakt einem Vierteljahrtausend begannen die französischen Enzyklopädisten mit der Sammlung des Weltwissens. Sie wussten, dass Wissen Macht bedeutet. Und diese Macht sollte ihnen dazu dienen, das alte System von Thron und Altar im Namen der bürgerlichen Demokratie aus den Angeln zu heben. An seine Stelle trat seit dem 19. Jahrhundert die Religion des Wissens. Das Netz mit seinen immensen Speichermöglichkeiten wurde schließlich als die Erfüllung des enzyklopädischen Heilsplans gefeiert. Der Absolutheitsanspruch, mit dem es daran ging, die ganze Welt unter seinen Flügeln zu vereinen, machte alle Menschen gleich. Aber die Gleichheit der Wissensdemokratie ist nur eine Frage der Perspektive. Die Päpste des Netzes selbst bestehen auf ihrer Schlüsselgewalt. Seit Jahren kauft Microsoft-Chef Bill Gates weltweit einen gigantischen kulturellen Schatz zusammen: Fotoarchive. Er will noch in diesem Jahr damit anfangen, die Originale in einem 70 Meter tiefen Stollen für immer unter Verschluss zu nehmen. Zugänglich sein soll nur noch die digitale Reproduktion. Die nach dem alten chemischen Verfahren gewonnenen Bilder werden damit enthistorisiert und weggeschlossen wie alte Handschriften in der Vatikanischen Bibliothek. Sie sind der Forschung und historischen Bewertung und Kritik nicht mehr unmittelbar zugänglich. Für das Fußvolk der Gläubigen bleiben die Abziehbildchen übrig, gegen Bezahlung, versteht sich. Geld und Religion haben sich noch nie ausgeschlossen. Hans-Ulrich Reck. Zunehmend werden die Dienste bezahlbar sein oder werden zu bezahlen sein, die man abruft im Netz. Es gibt ökonomische Interessen, es gibt auch den ganzen Bereich der Kontrolle der Reproduktionen, zum Beispiel die digitalen Bildrechte an europäischen Museen sind ja zum großen Teil von Bill Gates gekauft worden. So dass also auch, wenn man jetzt eine Abbildung aus dem Louvre im Netz haben muss, es irgendwann so sein wird, dass man also Bill Gates die Kasse füllt damit. Also da ist eigentlich ein großer Verteilungskampf hat begonnen zur Kontrolle von Ressourcen, die ökonomisierbar sind. Also eigentlich ein ganz normaler Vorgang im Kapitalismus. Und ich glaube, dass hier die Netzaktivisten etwas blauäugig gewesen sind, weil die dachten, dass der Mythos Netz so zu verstehen sei, dass hier in der globalen Gesellschaft etwas entsteht, was nach ganz anderen Regeln als denen des Kapitalismus funktioniert. Zum Beispiel eben auch noch die bildungsbürgerliche Utopie der freien Wissensbildung, dass ich etwas frei austauschen könne. Juristisch gesprochen, auch im Netz wird einem nichts geschenkt. Die Vorstellung der Hacker, Cracker, medialen Freibeuter und Sektierer, das Medium Internet überwinde den seit der römischen Antike gültigen Eigentumsbegriff und die privatrechtliche Verfügung über Wissen, hat sich als frommer Wunsch erwiesen. Die Moral der Davide aus dem Uniseminar, wo Texte und Musikstücke fröhlich kopiert und verschenkt werden, funktioniert eben nur auf Widerruf. Seitdem Mitte der 90er Jahre das Netz als Markt entdeckt wurde, schlägt die Stunde des Geldes. Wie und in welche Kanäle die digitalisierte Information fließt, wie sie verwandt wird, lässt die Oberpriester des Netzes nicht gleichgültig. Für jede Lebenssituation fordern sie einen eigenen Ablass. Florian Rötzer. Da versucht man natürlich, die alte Welt mit ihren alten Strukturen in diese neue Welt zu übertragen, mit der großen Gefahr allerdings, dass in der herkömmlichen Welt der materiellen Dinge, wenn man jetzt zum Beispiel mal ein Buch nimmt, es jederzeit möglich war, dass der Besitzer, also derjenige, der sich ein Buch gekauft hat, dieses Buch kopieren konnte oder es auch zum Beispiel einem Freund verschenken konnte, konnte darin rumschmieren und jederzeit lesen und eigentlich machen mit dem, was er will. Die Vorstellungen, die jetzt die Industrie davon hat, wie geistiges Eigentum verwaltet werden soll, geht eigentlich viel weiter. Sie wollen nämlich genau festlegen, welche Verwendung man kaufen kann. Also das heißt, man kann beispielsweise ein Musikstück nur einmal hören, man kann es vielleicht nur auf einem bestimmten Gerät hören, man darf es nicht kopieren. Also wenn jemand zum Beispiel sich ein Musikstück aus dem Internet herunterlädt, dann kann es sein, dass er das Stück für seinen Player im Haus kaufen muss. Wenn er es aber im Auto auch abspielen will, dann muss er es nochmal herunterladen, nochmal zahlen dafür und ähnliche Dinge. Und so ähnlich kann das natürlich dann auch mit Literatur gehen oder mit anderen Dingen, dass genau festgelegt wird, welche Verwendungszusammenhänge erlaubt sind, bezahlt wurden und welche sozusagen verboten sind, wobei die Freiheit des Käufers doch sehr, sehr eingeschränkt wird. Auf die Teilhabe der Laien, evangelischerseits etwa Priestertum aller Gläubigen genannt, können moderne Religionen nicht verzichten. Der Traum des Internets war immer auch ein Traum der Partizipation. Die Netzgemeinde sollte nur mündige Mitglieder haben. Und man hoffte darauf, dass der Geist aus sich selbst herauswirken werde, wenn nur die technische Voraussetzung geschaffen werde, dass die frohe Botschaft in den Äther ausströmen kann. Aber das Heil blieb aus. Ja, das betrifft eher die Enttäuschung von denjenigen, die das Internet als Erweiterung demokratischer Prozesse, die bislang vorhanden sind, gesehen haben. Also die gedacht haben, wenn nun die Menschen sehr viel besser an Informationen rankommen können und sich sehr viel leichter mit anderen über Dinge, die sie im politischen Kontext angehen, verständigen können, dass daraus auch eine höhere Partizipation an politischen Entscheidungsprozessen erwachsen könnte, also von, was weiß ich, Bürgerinitiativen bis hin, was weiß ich, zu Wahlen oder Volksentscheiden. Ich glaube, da hat man einfach ähnlich wie bei den Formelschulen ans Netz auch ein bisschen die Zauberformel immer auf die gehofft, dass wenn nur wegen mir der Zugang zu den Informationen leichter vorhanden ist, dass dann die Leute auch das mehr nutzen werden und dann plötzlich sich auch größere Kreise für Politik interessieren als bislang. Und da ist natürlich sicher eine Ernüchterung vorhanden, dass sich nicht allein schon dadurch, dass ein Computer mit Zugang zum Internet im Haus steht, plötzlich auch dann die politische Begeisterung durchlegt. Während der angewandten Staatsbürgerkunde, neudeutsch Community Empowerment genannt, das Heil versagt blieb, suchten die göttlichen Lichtfunken ihr Glück anderswo. Ausgerechnet die Schismatiker, Globalisierungsgegner und Radaubrüder nutzten umso eifriger das globale Netz, um, welch ein Widerspruch, sich dem allein selig machenden Anspruch der neuen Datenreligion entgegenzustemmen. Solches Treiben ruft natürlich die Geister der Inquisition auf den Plan. Und sie erinnern sich, dass das Netz ursprünglich einmal als Spross des sogenannten militärisch-technischen Komplexes und der Geheimdienste zu Zwecken der Spionage in die Welt gesetzt wurde. Hans-Ulrich Reck. Das heißt, dieses angeblich möglicherweise demokratische Medium ist gleichzeitig eines, das im Grunde unter Ausnahmezuständen einer kriegsähnlich motivierten Zensur im internationalen Bereich steht. Also Zensur ist vielleicht das falsche Wort, denn es wird ja nur erstmal untersucht, es wird ja noch nicht verhindert. Also das gibt es, die technologischen Möglichkeiten werden geheim gehalten. Es gibt ja auch nun die Debatte gerade, dass man vermutet, dass die Amerikaner auch Wirtschaftsspionage betreiben auf diesem Weg und nicht nur die polizeilich-militärische Prävention der Suche, sondern eben auch Wirtschaftsspionage betreiben. Denn prinzipiell ist eben möglich, dass alle Botschaften abgefangen werden und untersucht werden. Das hat damit zu tun, dass diese Rechner also zentralisiert werden und dass ja immer noch in der Geschichte nicht nur die kalifornischen Freaks an der Entwicklung der Technologie beteiligt waren. Das ist so die eine Seite des Glücksversprechens und der Psychedelik und der visionären demokratischen Optionen, sondern eben auch natürlich Pentagon, CIA und die Geheimdienste, die ihr unabhängiges, also von atomaren Schlägen gegen Zentren, Rechenzentren und unabhängiges Netz haben wollten, von dezentralisierten Rechnern. Das war ja ein wesentlicher Ursprung des Netzes. Also ein Moment dieses in die Krise Kommens, dieses Versprechens, ist einfach, dass man nun gewahr wird und einfach auch breiter diskutiert und auch auf staatlicher Ebene breiter diskutiert, dass es hier eine Asymmetrie gibt in der Kontrolle des Netzes und in der Handhabung des Netzes. Echelon heißt das bekannteste dieser Programme. Sie durchkämmen den kompletten Informationsfluss im Netz und filtern nach einer Liste von Suchwörtern Sündiges, Verdächtiges, Böses oder Wissenswertes heraus. Das wäre im analogen Bereich ungefähr so, als ob die Deutsche Post jeden einzelnen Brief öffnen und nach Anstößigem durchmustern würde. Wer also seinem Freund eine Mail schreibt und ihm quittiert, die und die Nachricht habe wie eine Bombe eingeschlagen, hat gute Chancen, mit Echelon nähere Bekanntschaft zu machen. Echelons kleinere Brüder haben längst in die Büros der Privatwirtschaft Einzug gehalten, flächendeckend angeblich bisher nur in den USA. Während sich die Minderheit der stets kritischen Bürger heroisch dagegen wehrt, dass die Innenstädte mit Videokameras der Polizei zugehängt werden, empört die Netzinquisition per Datenfilter oder Webcam merkwürdigerweise niemanden. Im Gegenteil, hier feiert das Individuum noch einmal seinen letzten Triumph. Dass also nun das Netz sozusagen im Verbund mit diesen Überwachungskameras die Möglichkeit ergibt, nicht nur in jeden Winkel hineinzuleuchten, sondern sich also zu exponieren oder sich zu exhibitionieren, das ist einfach noch einmal der Triumph der neuzeitlichen Zentralperspektive und der Visualität, wie sie generell in der Kunst entwickelt worden ist. Die Schaulust ist ja auf dem Boden der Hochkultur gewachsen und dort allerdings aus dem Ruder gelaufen. Schon mit dem Kino ein erstes Mal und nun ganz drastisch durch diese Lifestyling-Kulturen und durch diese Alltagskulturen, wo sich vermeintlich diese Werte umdrehen. Also früher war man ja dagegen, dass man beobachtet wird. Heute haben vermehrt Menschen das Gefühl, wenn sie nicht beobachtet werden, existieren sie gar nicht. Damit wären wir schließlich beim Problem der Beglaubigung angekommen. Der 100-Euro-Schein wird nur ein Stück bunt bedrucktes Papier sein, solange die Bank nicht seinen Wert garantiert. Aber wie nur beglaubigt sich ein Medium wie das Internet? Durch seine Nützlichkeit, sagen uns die Medienwissenschaftler. Mittlerweile ist für viele das Internet zu etwas Normalem und Alltäglichem geworden. Das Internet hilft uns, wenn wir im Urlaub auf Mallorca ein paar Peseten abheben, eine Zugverbindung heraussuchen oder bei einem Versandhaus eine Hose bestellen wollen. Aber der Normalvollzug des Lebens ist auch eine Quelle von Misserfolg, Ungerechtigkeit und Frust. Das zehrt am Glauben. Was dem Netz über den Zweifel und die Glaubenskämpfe seiner Gemeinde am Ende immer wieder hinweghilft, ist seine Totalität. Eine Alternative ist praktisch nicht mehr denkbar. Auch der härteste Globalisierungsgegner braucht das globale Netz, um seinen Widerstand vorzutragen. Auch das Totalitäre ist normal. Das ist schließlich bei allen Religionen so. Vor 100 Jahren waren ja die Netzeuphoriker diejenigen, die Technologien lancierten. Und dann gab es aber Netzpathologen, die waren in der psychiatrischen Anstalt und hatten ständig Angst, ferngesteuert zu werden durch elektrische Übertragungen und Drähte im Kopf und so. Also das war die alte Konstellation. Und heute scheint es so zu sein, dass es die psychiatrisierte Dimension der Erkenntnis des Netzes nicht mehr gibt. Zumindest habe ich die Vermutung, Aber man müsste auch mal recherchieren, ob es neue Krankheitsbilder gibt, in den psychiatrischen sichtbar werdende Krankheitsbilder, die etwas über diese eigentlich unheimliche, permanente Umkreisung der Erde mit allen möglichen Informationen klar macht. Also ein normaler Mensch verliert ja auch die Sensibilität dafür. Und das ist auch eine Beglaubigungsfigur. Wenn man sich klar macht, wie viele Programme durch den Äther geschickt werden oder dass es möglich ist, aus 30.000 Kilometern Höhe jeden Flecken Erde im Maßstab von 30 mal 30 Zentimetern zu fotografieren und zu erfassen, das wird auch permanent gemacht, ja, und dieses Global Positioning System der Identifikation funktioniert ja so, dann kann man sich eigentlich nur wundern, dass man nicht sofort verrückt wird. Aber man hat auch das Gefühl, dass die Verrückten jetzt alle normal sind und rumlaufen und alle diese Dienste benutzen. In SWR 2 hörten Sie aus der Reihe Webmythen die Sendung Die große Ernüchterung. Das Manuskript schrieb Hans Volkmar Findeisen. Hinweisen wollen wir Sie auch auf die noch folgenden Sendungen der Reihe Webmythen, die ab nächsten Samstag, dem 6. Oktober, im Programm SWR 2 Wissen zu hören sind. Zunächst berichtet Robert Kurz unter dem Titel Die Unwissenheit der Wissensgesellschaft über das trügerische Schlagwort Wissen ist Macht und seine Widersprüche. Eine Woche später, am Samstag, dem 13. Oktober, zeigt der Autor, wie Schule und Ausbildung zunehmend darauf ausgerichtet werden, selbstsüchtige Individuen heranzuzüchten.